Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Satellitenseminar zum Thema marxistische Rechtsphilosophie. Also Marx und Recht, also zwischen denen besteht eine ambivalente Beziehung. Also was man als Rechtsphilosophie generell versteht, die Fragen, die man sich als bürgerlicher Rechtsphilosoph zu beantworten versucht, haben eher damit zu tun, was Recht ist, woher es kommt, wie bekommt das Recht seine Geltung. Bei der marxistischen Philosophie geht es ein bisschen weiter. Es geht eher um das Thema, also der Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Recht. Und je nachdem, wie diese Frage behandelt und beantwortet wird, geht man von verschiedenen Ansätzen in der marxistischen Rechtsphilosophie aus. Diese Ansätze will uns kurz oder nicht so kurz Anne-Kathrin präsentieren. Also sie ist Teamerin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung des Kapitallesekreises, aber sie ist auch Rechtsanwältin in Berlin, also mit Spezialfelder Strafrecht, Familienrecht und Sozialrecht. Sie ist auch Referentin für politische Bildung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und sie ist auch Mitglied der AG Rechtskritik. Die AG Rechtskritik besteht schon seit 2009 und beschäftigt sich mit der marxistischen Rechtstheorie, mit Marx und Recht, hat schon die erste Frühjahrsschule organisiert und jetzt kommt auch die zweite. Und sie ist auch Referentin also in verschiedenen Universitäten, wieder mit dem Thema Marx und Recht, marxistische Rechtskritik und so weiter. Erstmal freue ich mich, dass ihr ein Interesse habt an diesem Thema. Das ist ein relativ spezielles Thema, jedenfalls könnte man das so denken, wenn man den Titel liest. Das soll eine Einführung sein in die marxistische Rechtstheorie. Das heißt, ich kann jetzt keine vertiefenderen Darstellungen neuester und neuer Werke machen, so wie das vielleicht in der Ankündigung anklang. Aber ich versuche euch schon so eine Art Einführung zu geben und so eine erste Sicht darauf. Das Erste, was ich feststellen muss, also es gibt verschiedene Vorbemerkungen, die ich jetzt erstmal machen werde und die meines Erachtens auch notwendig sind. Also was ich vorausschicken muss, ist, dass ich hier wirklich nicht alle Aspekte dieser theoretischen Ausrichtung beleuchten kann. Ich reduziere mich hier, und das ist eine ganz, also eine persönliche Auswahl und Ausrichtung. Ich reduziere mich hier auf die Rechtsformanalyse. Das sieht man vielleicht schon auch an der Gliederung, die da an der Wand ist. Ich halte das für ein wichtiges Feld marxistischer Rechtstheorie. Und und ich bin interessiert daran zu hören, was ihr darüber denkt, später in der Diskussion. Zunächst, es gibt nicht die eine marxistische Rechtstheorie im Sinne davon, dass es eine einheitliche Schule ist. Gemeint sind hier eher rechtstheoretische Ansätze im Plural im Anschluss an Marx. Und das wiederum eröffnet schon das nächste Problem, weil Marx selber auch keine Theorie des Rechts oder des Staats verfasst hat, und er hat damit keine systematische, geschlossene Theorie. Der hat sich immer wieder im Laufe seines Lebens mit Gesetzen und Recht auseinandergesetzt. Ganz berühmte Artikel sind die des ganz jungen Marx in der Rheinischen Zeitung erschienen. Das sind zum Beispiel die Debatten über das Holzdiebstahlgesetz, Debatten über die Pressefreiheit oder Ehescheidungsgesetzentwurf und so weiter. Und es gibt auch in den wenige Jahre später veröffentlichten deutsch-französischen Jahrbüchern Texte, die da die Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie oder zur Judenfrage heißen. Aber auch bis zum Ende seines Lebens hat er immer wieder Formulierungen gemacht in Texten, zum Beispiel auch in der Kritik zum Gotha-Programm-Entwurf. Genau. Worauf ich mich hier reduziere, im weitesten Sinne, sind eigentlich seine Feststellungen, die Marx zu Recht gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Kapital und also Kritik der politischen Ökonomie stehen. Und diese gelten sozusagen auch als Ausgangspunkt für diese sogenannte Rechtsformanalyse. Marx, das kann man jetzt daran sehen, hat sich von früh bis spät halt dann immer mal wieder am Rande damit beschäftigt, hat keine Theorie somit, also des Rechts aus einem Guss produziert, sondern man muss immer schauen, in welcher Entwicklungsstufe er gerade war, mit was hat er sich gerade auseinandergesetzt und wie weit war er vor allen Dingen mit der Analyse der Kritik zur politischen Ökonomie. Es gibt sicherlich einen großen Punkt, den Marx sicherlich auszeichnet, herauszuschälen. Das ist man bei Marx natürlich nicht mit einer eingleisigen Auseinandersetzung von Recht erwarten kann, sondern dass es hier eben ein Versuch ist, eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einzunehmen und eben eher eine Kritik von Trennungen, das heißt von Trennungen zwischen Recht und Ökonomie zu formulieren und da sozusagen Zusammenhänge zu sehen. Für ihn gibt es sicherlich immer den Versuch, die Frage zu beantworten, in welcher Gesellschaft leben wir und wie ist der Funktionszusammenhang dieser Gesellschaft beschaffen, warum und welche Ebenen greifen als soziale Formen ineinander und auf welche Weise greifen die aufeinander. Gut, wir sehen also der Bezugsrahmen von Marx. Oder den Marx hergibt, ist sozusagen kein einheitlicher. Ich würde jetzt nur kurz andeuten, um einfach auch nochmal zu sagen und zu betonen, dass das nur eine spezielle Herangehensweise an die marxistische Rechtstheorie ist, dass so wie chronologisch sich Marxistinnen und Marxisten mit Recht auseinandergesetzt haben. Und da gab es sicherlich als erstes zu nennen, so den sogenannten, also sagt man so, oder viele sagen das, orthodoxen Marxismus, den Marxismus-Leninismus und seine Auseinandersetzung mit Recht. Vielleicht nur spotlightartig kann man so nennen Namen wie Lassalle, Kautsky, Bernstein oder Lenin. Als vielleicht sogar Nebenstrang die sowjetische Beschäftigung, die Paschukanis und Stuchka vorgelegt haben. Zu Paschukanis komme ich heute auch noch. Und später sozusagen gab es dann Vertreter des sogenannten Neomarxismus oder des westlichen Marxismus. Diese sind auch keine einheitliche Schule, auch wenn sich das so anhört. Sie beziehen sich auch auf Marx, aber grenzen sich teilweise mit voneinander ab, haben sich teilweise aber gar nicht zur Kenntnis genommen und sind auch als Erweiterung zueinander zu lesen. Da gibt es zum Beispiel Leute wie Gramsci, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Adorno, Horkheimer, Althusser, Poulantzas oder auch Vertreterinnen dieser Staatsableitungsdebatte, auf die ich heute auch noch kurz eingehen will und viele andere mehr. Also das sind wirklich ganz breit. Gleichzeitig und ebenso wichtig zu betonen auch noch die Auseinandersetzung, die in der DDR stattgefunden hat. Hier zu nennen ist vielleicht noch ein prominenter Vertreter, Hermann Klenner, dem man auch noch lauschen kann. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in der BRD gab es nur sehr wenig Beschäftigung mit der marxistischen Rechtstheorie. Hier sind unter anderem Andrea Mayhofer zu nennen oder Andreas Harms. Und erst seit Mitte der 2000er kann man eigentlich wieder sehen, dass da ein bisschen mehr Beschäftigung mit der marxistischen Rechtstheorie stattgefunden hat. Das unter anderem durchgeführt durch Andreas Fisan, Sonja Buckel, ganz neues Buch zum Beispiel von Stefan Kraut, Die Kritik des Rechts. Das ist natürlich alles unzureichend und das sind nur wenige Namen von doch einigen, obwohl das Ganze doch eher ein Randgebiet ist. Und ich habe damit noch nicht mal die angloamerikanische Debatte berührt, die, weiß ich nicht, mit China Melville oder mit anderen hier auch eine wichtige Rolle spielt. Was jetzt in dem Vortrag wahrscheinlich auch noch auffallen wird und was ich kurz erläutern möchte, ist, es wird auffallen, dass sich oft irgendwann Recht und Staat als synonyme Begriffe benutze. Das ist eine Unsauberheit, die ich jetzt nicht ausbügeln kann. Das liegt daran, dass man diese saubere Unterscheidung einfach auch nochmal thematisieren müsste, dann müsste es auch nochmal analysieren, was genau ist Recht im Unterschied zum Staat, oder welche Überschneidungen gibt es da. Für den Vortrag wird das oft im Synonym hier verwandt. Genau. So, denn meine Vorbemerkung. Ich habe jetzt vor Marx, und das wird so der größte Teil des Vortrags sein, Marx' eigene Beschäftigung mit Recht, also zumindest in kurzen Abriss darzustellen. Das wird euch hoffentlich viel bekannt vorkommen, weil ich versuche, das ganz eng am Kapital festzumachen, gerade am Anfang. Das habt ihr auch alles gelesen, auch die Leute von euch, die jetzt im ersten Bandlesekreis sind. Danach einen Versuch von Paschukanis würde ich gerne vorstellen zur Analyse der wahren Form und Rechtsform. Und das wurde von der Staatsableitungsdebatte der 70er Jahre wieder aufgegriffen und ein paar wenige Ergebnisse davon möchte ich auch vorstellen. Und im Anschluss möchte ich gerne einen Versuch wagen, das Ganze mit Pulanzas, sagen wir mal, zu erweitern. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir dann später sagen. Genau, so, dann beginne ich mit dem ersten Teil. Marx hatte ja mal vor, ein Buch über den Staat zu schreiben. Der hatte diesen sogenannten Sechs-Bücher-Plan vor. Das habt ihr sicher vielleicht schon mal gehört. Also er hatte vor, ein Buch zum Kapital zu schreiben, Grundeigentum, Lohnarbeit, Staat, auswärtiger Handel und Weltmarkt. Das ist ihm alles nicht gelungen. Jedenfalls also, war sein Leben dafür nicht lang genug. Es gibt ganz aufschlussreiche Formulierungen im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859. Das war noch bevor Marx das Kapital geschrieben hat, in dem er so ein bisschen den Gang seiner eigenen Entwicklung verdeutlicht. Und da schreibt er, die Folien sehen nicht so schön aus, wie ich sie zu Hause gemacht habe. Es liegt daran, dass ich Open Office hatte und jetzt die Formatierung futsch ist, aber zu lesen ist, glaube ich, alles. Er schreibt da, mein Fachstudium war das der Jurisprudenz, die ich jedoch nur als untergeordnete Disziplin neben Philosophie und Geschichte betrieb. Im Jahr 1842 bis 1843 als Redakteur der Rheinischen Zeitung kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und Parzellierung des Grundeigentums, die amtliche Polemik, die Herr von Schaper, damals Oberpräsident der Rheinprovinz, mit der Rheinischen Zeitung über die Zustände der Moselbauern eröffnete, Debatten endlich über Freihandel und Schutzzoll, gaben die ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen. Gut, also diese Artikel, über die ich vorhin geredet habe, die in der Rheinischen Zeitung erschienen sind, zum Beispiel wie Pressfreiheit oder die Debatten zum Holzdiebstahlgesetz, die waren zeitlich vor diesem Vorwort und er fasst das jetzt sozusagen für sich diesen Gang zusammen, dass er damals sich das erste Mal mit diesen ökonomischen Fragen auseinandergesetzt hat. Was er vorher gemacht hat in seinen Artikeln, war im Wesentlichen, und das sage ich jetzt mal sehr knapp, dass er, wenn er Rechtskritik oder Staatskritik gemacht hat, im Wesentlichen Idee und Wirklichkeit gegeneinander gestellt hat und eine Kritik abgeliefert hat, die sozusagen immer dann formuliert war, wenn die Wirklichkeit von der Idee abweicht. Also die Wirklichkeit wurde an der sogenannten Rechtsidee gemessen, wobei die Idee hier kein moralisches Sollen ist, sondern eher ein durch die Vernunft erkennbares Wesen. Also entspricht ein Gesetz nicht der Rechtsidee, dann hat er das kritisiert. Das, was er hier aber unter Idee, Wesen und so weiter fasst, das hat er, und auch die Art seiner Kritik hat auch der junge Marx mehrfach geändert. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Er wendet sich dann, er hat das geändert, bis er sich endlich dieser politischen Ökonomie zugewendet hat, um aber mal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie seine Rechtskritik damals klang, möchte ich kurz aus den Debatten zum Holzdiebstahlgesetz ein bisschen was vorlesen, ganz kurz. Da schreibt er, das Gesetz ist der allgemeine und authentische Sprecher über die rechtliche Natur der Dinge. Die rechtliche Natur der Dinge kann sich daher nicht nach dem Gesetz, sondern das Gesetz muss sich nach der rechtlichen Natur der Dinge richten. Wenn das Gesetz aber eine Handlung, die kaum ein Holzfrevel ist, einen Holzdiebstahl nennt, so lügt das Gesetz und der Arme wird einer gesetzlichen Lüge geopfert. Daran sieht man die rechtliche Natur der Dinge. Da fragt man sich natürlich, was das ist, was das für ein wo da der Maßstab ist. Und das ist von dieser Art der Kritik ist er abgekommen und ist dann dazu gekommen, zu sagen, ich muss mich eigentlich mit den philosophischen Grundlagen, die ich mal irgendwann bei Hegel gefunden habe, wieder neu auseinandersetzen. Und daraufhin entstand die Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1844. Das Ergebnis den Verlauf von Marx in seinem Forschungsgang zu beschreiben, Das Ergebnis beschreibt er folgendermaßen: Meine Untersuchungen mündeten in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst. Dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Hier formuliert er wieder, dass er sich jetzt der politischen Ökonomie zuwenden möchte. Er schreibt weiter, und das ist das letzte Zitat zu seiner eigenen Darstellung seines wissenschaftlichen Gangs: Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und einmal gewonnen meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Das ist wahrscheinlich für euch eine bekannte Stelle. Also es geht ihm nun darum, die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen. Ich mache vielleicht noch eine kurze Randbemerkung. Die Entwicklung des frühen Marx, also ob das jetzt ein Bruch zu Hegel ist, eine Erweiterung oder irgendwelche andere, also wie sich der Marx, der dann zu Hegel verhält, das ist sehr umstritten und das kann ich jetzt hier und möchte ich auch nicht thematisieren. Das könnt ihr nachlesen bei Althusser, Arndt oder Heinrich. Genau, also das soll wirklich nur so kurz zeigen, dass Marx nicht von Anfang an die gleiche Meinung oder die gleiche an gleichen Theorien zum Recht hatte. Das, was ich gerade vorgelesen habe, das führte dann in der marxistischen Tradition dazu, ganz viel von Basis und Überbau zu reden. Wobei Marx zu diesem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, eben das Kapital noch nicht ausformuliert hatte und auch die Frage ist, wie weit er da mit seinen Studien schon war. Dann hat man in der marxistischen Tradition dann vielfach vertreten, dass diese sogenannten Überbauphänomene, wie zum Beispiel Ideologie, Recht und Staat, ihre Ursachen in der ökonomischen Basis hätte. Das wurde dann viel als Ökonomismus bezeichnet. Oder wird heute immer noch unter dem Stichwort Ökonomismus zusammengefasst. Diesen Zusammenhang zwischen Recht und Ökonomie versuche ich jetzt gleich mal bei Marx zu rekonstruieren. Ich denke, dass es da einen ganz speziellen und spezifischen Zusammenhang gibt. Und vielleicht an der Stelle erst nur, es gibt halt diesen Zusammenhang und wir können eben nicht das Recht unter den Staat aus sich selbst heraus irgendwie erklären. Das ist, denke ich mir, das Schlagende, was in diesen Bemerkungen schon drin steckt. Genau, wir finden diese Auseinandersetzung zwischen Verhältnis von Recht und Ökonomie immer noch auch heiß umstritten. Es geht dann immer wieder darum, inwieweit denn sogenannte Überbauphänomene die ökonomische Verfasstheit determinieren oder ob es dann Interdependenzen zwischen Ökonomie und Recht oder Staat gibt oder gibt es einen privilegierten Ort, der irgendwie die anderen Bereiche bestimmt. Dann gibt es Begriffe für dieses Verhältnis, wird dem Recht eine relative Autonomie zugesprochen beispielsweise oder eine relationale Autonomie, das macht beispielsweise Sonja Buckel so. Das sind alles, das kann man, also die jeweiligen Ansichten kann man dann bei den jeweiligen Autoren auch nachlesen. Genau. Vielleicht möchte ich noch kurz, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, als Michael Heinrich hier war, das war nur der erste Bandlesekreis, weiß ich jetzt aber nicht genau. Der hat in diesem Zusammenhang nochmal auf eine Fußnote von Marx hingewiesen, die er zu Don Quixote formuliert, die im ersten Band steht. Also Don Quixote war so ein durch Abenteuerromane etwas unrealistisch oder verblendeter, fahrender Ritter, der versucht hat, irgendwie der in die Realität alles Mögliche hineingedacht hat und da große Abenteuer für sich in seinem eigenen Kopf jedenfalls erlebt hat. Und Marx schreibt in der Fußnote, allerdings hat schon Don Quixote den Irrtum gebüßt, dass er die fahrende Ritterschaft mit allen ökonomischen Formen der Gesellschaft gleich verträglich wähnte. Was man daraus sehen kann, ist eigentlich, dass es ein gewisses Entsprechungsverhältnis zwischen politischer Verfasstheit und Ökonomie schon geben muss. Die Frage ist, ob man jetzt aus einer bestimmten Ökonomie eine ganz bestimmte politische oder rechtliche Form herausschälen kann. Das ist sozusagen, ja, er beantwortet sich damit noch nicht gänzlich, aber es gibt schon mal eine Richtung meines Erachtens. Genau. Marx brauchte also so eine gewisse Zeit, um sich überhaupt mit der politischen Ökonomie zu beschäftigen. Und eine erste grundlegende Feststellung ist sicherlich die, dass Recht eine historisch spezifische Form im Kapitalismus annimmt. Also nach Marx gibt es ja verschiedene Gesellschaften, die man unterscheiden kann. Und er sagt, es gibt verschiedene Ausbeutungsformen. Also es ist nicht so, dass man im Kapitalismus ist die einzige ausbeutende Gesellschaft. Das sagt er nicht. Sondern es gibt verschiedene Ausbeutungsformen, Sklavengesellschaft, feudale Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft oder auch sogenannte Mischformen. Da ist er auch nicht ganz schematisch vorgegangen, dass er gesagt hat, dann haarscharf gab es dann, hier ist der Hammer gefallen und dann kam der Feudalismus rein oder so, sondern da zitiere ich jetzt auch aus dem ersten Band, auch gerade was der erste Bandlesekreis gerade gelesen hat, Anfang 13. Kapitel, da schreibt er, abstrakt strenge Grenzlinien scheiden ebenso wenig die Epochen der Gesellschaft wie die der Erdgeschichte. Was einfach auch sagt, dass in der konkreten Wirklichkeit in so reinen Formen ohne diese Übergänge nicht stattfindet. Marx sagt, das Recht ist eine historisch spezifische Form, also würde das wahrscheinlich formulieren so. Er unterschied immer vorkapitalistische Produktionsweisen. Unterschied er von kapitalistischen Gesellschaften. Vorkapitalistische Produktionsweise unterscheidet sich oder zeichnet sich bei ihm aus, gerade dass sich rechtlich Ungleiche gegenübertreten, dass Rechte und Pflichten an so Geburt, Privilegien, sozialen Stand geknüpft sind und zum Beispiel das Verhältnis zwischen Herr und Leibeigenen oder Grundherren oder Leibeigenen, also Herren und Sklaven oder Grundherren oder Leibeigenen, sozusagen persönliche Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse sind, also persönlich. So. Und in diesen Verhältnissen ist es besonders spezifisch, dass hier die ökonomische Ausbeutung und die politische Macht in eins fallen, also zusammen, gemeinsam, gleichzeitig stattfinden. Das ist im Kapitalismus anders. Er sagt, und jetzt kommen Passagen aus dem Band 1, er, also der Besitzer der Arbeitskraft und der Geldbesitzer, begegnen sich auf dem Markt und treten in Verhältnis zueinander als ebenbürtige Warenbesitzer, die nur dadurch unterschieden, dass der eine Käufer, der andere Verkäufer, beide also juristisch gleiche Personen sind. Wir haben hier Freie und Gleiche, also das ist jetzt ein Zitat für Gleiche, und also es treten sich also nicht nur diese Gleichen gegenüber, sondern auch freie Vertragspartner, und Marx formuliert das fast sarkastisch, doppelt frei, frei in dem, in den Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Also wir haben hier keine persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Und er hat selbst nur seine eigene Arbeitskraft zu verkaufen und keine anderen Produktionsmittel. Er verhält sich also zu seiner eigenen Arbeitskraft wie zu einer Ware. So. Und die Arbeitskraft ist damit eine Ware unter vielen. Das heißt, also damit Kauf und Verkauf funktionieren können, müssen diese Freien und Gleichen sich auch anerkennen als Eigentümer ihrer Waren, die sie miteinander austauschen wollen. Und das Ganze setzt eben einen Willen voraus. So, das Willen, den Eigentum an einer Ware zu veräußern eine Verpflichtung einzugehen, irgendwie eine Ware zu übereignen und all das. Und zu dem Willen, der da vorausgesetzt wird, schreibt er, Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jener nur vermittels eines beiden gemeinsamen Willensakts, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Der Warentausch wird also durch dieses Rechtsverhältnis und Willensverhältnis vermittelt. Gebrauchsgegenstände, so die für den Markt produziert werden, also in Privatarbeiten produziert werden, werden verkauft und es stellt sich eigentlich erst auf dem Markt heraus, ob diese Preise sich für die Waren realisieren lassen und ob ihre Arbeit sozusagen als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit anerkannt wird. Dieses ökonomische Verhältnis oder dieses Verhältnis zwischen Rechtsverhältnis und ökonomischem Verhältnis beschreibt er dann weiter. Dieses Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist es durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Jetzt könnte man sich einen Kontrast machen, und zwar einen Kontrast einer anderen Gesellschaft, zum Beispiel dieses vielleicht vereinsfreier Menschen. Man könnte sich überlegen, in diesem Verein freier Menschen, wie viel produzieren wir denn? Wie viele Gebrauchsgegenstände brauchen wir? Dann könnte man diese Gebrauchsgegenstände, wenn man sich dann geeinigt hat, wie viel man braucht, könnte man dann einfach, nachdem sie produziert sind, verteilen. Das heißt, hier findet eigentlich kein Verkauf und kein Kauf statt. Und es stellt sich nicht erst auf dem Markt heraus, ob irgendeine Sache gebraucht wird oder nicht. Und damit brauchen wir sozusagen auch keine Preise, die sich in irgendeiner Weise festlegen. Und wir brauchen auch niemanden, der seine Arbeitskraft verkauft. Und niemand muss das Eigentum eines anderen Menschen in irgendeiner Weise anerkennen oder das Eigentum irgendeiner Ware anerkennen. Das heißt, diesen rechtsvermittelten Warentausch, den es im Kapitalismus gibt, der würde so eigentlich nicht existieren. Woran, also vielleicht macht das euch deutlich, was die soziale Form ist, die hier angesprochen ist. Genau, und im Kapitalismus hingegen gibt es dieses spezifische Ausbeutungsverhältnis, was denn da ist, das habt ihr alle gelesen. Wir haben hier den Arbeiter, der sein Vermögen zu arbeiten verkauft, das heißt seine Arbeitskraft. Dafür bekommt er ein Äquivalent, den Wert der wahren Arbeitskraft, seinen Lohn, das heißt der Wert der Lebensmittel, den er zu seiner eigenen Reproduktion braucht. Und der Wert, den er aber seine Arbeitskraft schafft und der Wert, den er selbst braucht, ist halt unterschieden. Und das, was dort also die Differenz ausmacht, ist der Mehrwert und den streicht der Kapitalist ein. Und dieses Ausbeutungsverhältnis ist eben über diesen Warentausch. Arbeitskraft wird verkauft an den Kapitalisten und der Kapitalist hat sozusagen am Ende das erarbeitete Produkt. Dieses Kapitalverhältnis reproduziert sich also immer wieder gleich. Das heißt, am Ende dieser ganzen Kreisläufe kommt immer wieder der Arbeiter raus, der nur seine Arbeitskraft zu verkaufen hat. Es kommt immer wieder der Kapitalist raus, der das Eigentum an dem Produkt hat und der wieder neu Geld oder Kapital vorschießen kann. Genau. Dass dieses Kapitalverhältnis sich immer wieder neu reproduziert und also dass es auf erweiterter und einfacher Stufenleiter geht und so weiter, das werdet ihr noch, diejenigen von euch, die im ersten Bandlesekreis sind, im Kapitel 20 und 21 beobachten können. Insofern ist das für euch ein bisschen ein Vorgriff. Damit ist aber der Zusammenhang und die Trennung von der rechtlichen und ökonomischen Sphäre bei Marx angesprochen und festgestellt und damit auch kritisiert. Wir haben hier formale Gleichheit und Freiheit, die reproduziert diese ökonomische Ungleichheit der Akteure immer wieder neu und es stehen sich diese beiden Klassen gegenüber, Arbeiter und Kapitalist. Genau, der Staat garantiert dann diese formelle Freiheit vom Gesetz und das Recht, und das ist vielleicht das Phänomen, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt oder so, verdeckt eben dieses Ausbeutungsverhältnis. Das Ausbeutungsverhältnis selbst steht nicht mehr zur Disposition. Die jeweiligen Auseinandersetzungen finden eigentlich nur noch auf so einer rechtlichen Ebene statt. Und das illustriert, oder nicht nur illustriert, sondern führt Marx auch systematisch im 8. Kapitel über den Arbeitstag ein, wo plötzlich Arbeiter und Kapitalist über die Grenzen des Normalarbeitstags, in dem Kapitel aber nur über Kinder- und Frauenarbeit, aber immerhin, über die Grenzen des Normalarbeits oder die Länge des Normalarbeitstages streiten. Und da haben wir halt zwei Rechte, die sich gegenüberstehen. der Arbeiter möchte sich oder verhält sich zu seiner Arbeitskraft wie zu einer Ware und er möchte sich eben ausreichend produzieren können und seine Ware schützen in dem Moment. Der Kapitalist will möglichst lange diese Arbeitskraft fungieren lassen, somit steht Recht wieder Recht, ihr erinnert euch, und zwischen zwei gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. So endet Marx. Damit haben wir eine etwas ambivalente Position zu Staat und Recht, weil am Ende dieses Kampfes stellt sich der Staat als eine Art vernünftiges Subjekt raus, als ein einheitliches Subjekt, der ja irgendwie schon ein vernünftiges Gesetz am Ende beschlossen habe. An diesem Gedanken sieht man vielleicht auch relativ deutlich, dass die Kämpfe, die dahinter stehen oder die es zu diesem Gesetz gebracht haben, eigentlich dahinter verschwinden und dann nicht mehr sichtbar werden. Es findet vielleicht eine Art Verkehrung statt. Der weise, vernünftige Staat wird schon richten und das kennt man vielleicht aus dem Alltag auch, dass so auch vielleicht man selber ab und zu denkt, aber auch, dass andere Leute davon ausgehen. Was gleichzeitig mit diesem rechtsvermittelnden Warentausch oder Ausbeutungsverhältnis hier angesprochen ist, man hat am Ende das Gefühl, okay, hier ist immer der Kapitalist oder die Kapitalistenklasse, die am Ende siegen wird oder irgendwie ihre Interessen durchsetzen kann. Das hat in der marxistischen Tradition dazu geführt, dass das Recht, sowohl auch der Staat, häufig als Instrument der herrschenden Klasse bezeichnet wurde, so unter anderem Lenin. Oder auch, also Marx und Engels machen das selber auch im Kommunistischen Manifest beispielsweise. Da müsste man sich jetzt fragen, ob das geht, ob die Kapitalistenklasse sozusagen wirklich so ein einheitliches Interesse hat, was sie am Ende sozusagen, wozu sie das Recht am Ende oder den Staat am Ende benutzen kann. Da gibt es Argumente dagegen, weil sie stehen ja auch in Konkurrenz zueinander. Und haben häufig auch gegenläufige Interessen, das muss nicht so sein. Das ist noch nicht das Ende des Gedankens. Man hat nämlich gleichzeitig den Anspruch des Staates vor Augen, der immer sagt, oder das Recht ist, ich möchte neutral sein. Ich bin neutral und weil das Recht oder das Recht oft diesem Anspruch nicht genügt, ging es also ganz oft darum zu beweisen, okay, du Recht, du setzt nur einseitig die Interessen der Kapitalisten durch und das ist irgendwie ein Mangel, den du hast. Das würde ich sagen, es stimmt sogar. Also es stimmt sogar, dass das Recht häufig die Interessen von Herrschenden beispielsweise durchsetzt, lässt aber eigentlich außer Acht, dass es auch Gesetze gibt wie die Sozialgesetze, die auch ärmere Menschen unterstützen. Dann, dagegen könnte man jetzt wieder sagen, naja, das ist ja nur zur Beruhigung oder Ruhigstellung dieser Ärmeren. Ich denke jetzt, dass beides, ich würde hier vertreten, dass beides recht richtig ist. Zum einen denke ich, dass der Staat neutral ist und neutral sein muss, dass er eben durch diese abstrakten Normen immer wieder die materiellen Voraussetzungen herstellt und das Kapitalverhältnis sich gerade immer dadurch auch reproduziert. Ich meine halt, dass durch diese Neutralität und durch diesen Neutralitätsanspruch immer wieder diese Bedingungen der Ausbeutung und so weiter immer wieder hergestellt werden. Das heißt, Freiheit und Gleichheit für alle ist vorausgesetzt, um dieses Ausbeutungsverhältnis immer wieder herzustellen. Ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man die Neutralität, also wenn man immer wieder versucht zu sagen, das Recht ist nicht neutral, oder ich will versuchen, immer wieder aufzuspüren, wo jetzt die Kapitalinteressen im Recht umgesetzt oder mit Recht umgesetzt werden. Ich meine, dass dadurch der Eindruck entsteht, man könne sich ja einfach zum richtigen oder weiseren oder besseren Gesetzgeber aufschwingen. Man hat die Möglichkeit, einfach irgendwie nur richtige Gesetze zu schaffen, die irgendwie dem Gemeinwohl verpflichtet sind oder die irgendeinem Rechtsideal entsprechen würden. Aber dabei sind wir, glaube ich, wieder bei der Kritik des jungen Marx angekommen. Was diese Herangehensweise, ich muss nur das richtige Recht machen und dann wird sich schon alles ergeben, auch beinhaltet, ist halt so eine einseitige Fokussierung auf Recht, wo die das Ausbeutungsverhältnis wieder aus dem Blickfeld lässt. da diese, das sind jetzt erstmal meine Bemerkungen, die ich so, oder meine kurze Skizze zu Marx. Diese Formulierung von Marx im, vor allen Dingen im ersten Band, hat Eugen Paschukanis wieder aufgenommen. Das ist ein sowjetischer Rechtstheoretiker, der hat 1924 ein Buch geschrieben, das heißt Die allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Und das ist sozusagen eine Fortsetzung dieser Analyse des Rechts, die bei Marx dort schon beginnt. Das Ganze ist auch jetzt keine komplette abgeschlossene Theorie, das ist eher ein Versuch, irgendwie eine Art Selbstverständigung auch. Er spricht in dem Buch auch ganz oft von wir. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Ergebnis einer Debatte unter wahrscheinlich mehreren, von denen er immer gehofft hat, dass sie das Ganze nochmal vervollständigen oder sozusagen weiter daran arbeiten. Das ist dann nicht passiert. Paschukanis selber ist in der stalinistischen Säuberungswelle zum Opfer gefallen, 1937. Paschukanis macht eine Analogie zum Kapital, und was er hier vorhatte, ist eine Kritik eben also an den kategorialen Grundlagen der Rechtswissenschaft zu liefern. Und das ist wollte Marx ja für die Wirtschaftswissenschaft oder für die politische Ökonomie seiner Zeit ebenfalls machen. Er wollte auch, wie Marx, die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisieren und gleichzeitig darstellen. Diesen Zusammenhang zwischen zum Kapital, den sieht man im Buch immer wieder, aber eine ganz deutliche Stelle möchte ich euch einfach zeigen, weil ihr kennt sicherlich alle den ersten Satz aus dem Kapital ganz gut, und Paschukanis hängt sich da sozusagen ein und schreibt, genau, ähnlich wie der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaften die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt, stellt sich die ganze Gesellschaft als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar. Genau, das, ich denke, das wird für euch klar, dass das hier eigentlich eine Fassung des ersten Satzes, aber jetzt nur auf Recht bezogen. Recht ist für Paschukanis auch eine historisch spezifische Form, im Gegensatz zu vorkapitalistischen Formen von Recht. Und für ihn nimmt die Warenform die Rechtsform genauso mit der Warenform einen universellen Charakter an in der kapitalistischen Gesellschaft. Was auch wieder interessant ist, wenn er Recht als historisch spezifische Form bezeichnet, dann ist für ihn natürlich die Frage nach der Abschaffung des Rechts in der anderen Gesellschaft gestellt. Und das ist im Kontext der Sowjetunion hier relativ interessant, weil die Sowjetunion sich ja in dieser Zeit auch schon als sozialistisches Land selbst bezeichnet hat. Und Paschukanis eigentlich damit auch eine Kritik und also an der Rechtsform, wie sie auch in der Sowjetunion noch praktiziert wurde, gerade also in seiner Zeit gab es eben von Lenin die neue ökonomische Politik, das heißt, da wurden immer wieder marktwirtschaftliche Elemente wieder in die Wirtschaft, in die Planwirtschaft eingesetzt, und er, also man könnte sein Werk auch einfach als eine Kritik daran lesen. Da hier ja die bürgerliche Rechtsform immer noch nicht weg war, noch nicht abgeschafft war. Genau. Er grenzt sich in seinem Buch ganz viel von anderen Rechtsphilosophen ab. Also Recht ist für ihn eine gesellschaftliche Form. Und eine gesellschaftliche Form, das heißt für ihn, es ist kein bloßes Willensverhältnis, was bürgerliche Rechtsphilosophen oft betonen. Es ist auch keine bloße Ideologie oder irgendwelche, sind auch nicht irgendwelche psychischen Phänomene, die sich irgendwie abspielen. Das wurde so von der sogenannten psychologischen Rechtstheorie wohl so vertreten. Und es ist auch keine, wie auch immer, gearteten bloßen sozialen Verhältnisse. Das wurde wohl von der soziologischen Rechtstheorie so vertreten. Und auch kein, und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, für ihn ist es auch kein bloßes Instrument der herrschenden Klasse, sondern es ist mehr. Recht heißt für ihn, also er nimmt dann Kategorien wie Rechtsverhältnis, Rechtsnorm oder Rechtssubjekt und beleuchtet oder analysiert diese. Und diese Begrifflichkeiten finden irgendeine gewisse gesellschaftliche Objektivität durch eine gesellschaftliche Praxis. Und deswegen sagt er, dass Recht auch eine objektive Gedankenform ist. Und diese objektiven Gedankenformen, das kennt ihr vielleicht aus dem Kapital auch noch, genau, das ist halt sozusagen auch ein, wenn soziale Praxen einfach nicht nur eine ideologische oder so sind, sondern auch wirklich in der Realität so stattfinden und handlungsleitend sind. Recht ist für ihn, hat für ihn, also ist, existiert für ihn nur, wenn es auch ein entsprechendes gesellschaftliches Verhältnis gibt. Das heißt für ihn, dass dieses Gesellschaft, das gesellschaftliche Verhältnis einen Primat hat. Das heißt für ihn, dass die Norm immer nur aus Bestehendem abgeleitet ist und dass das Bestehende, also dass nur mit dem Bestehenden die Norm auftaucht, aber nicht, also ohne das Bestehende kann es die Norm nicht geben. Wenn es mal eine Norm gibt, die erst eine Wirklichkeit, bestimmte Wirklichkeit herstellen soll, dann müssen aber bestimmte Symptome schon in der Wirklichkeit vorhanden sein, die darauf deuten, dass diese Norm auch eine bestimmte Realität haben wird. Ansonsten Normen, die keine Entsprechung in der Wirklichkeit haben, also nicht befolgt werden beispielsweise, die sind einfach keine Normen. Er, ein zentraler Begriff, das habe ich schon genannt, ist für ihn das Rechtssubjekt als Atom der juristischen Theorie, so wie er sagt. Es ist für ihn ein einfachstes, nicht weiter zerlegbares Element, der allgemeinste Ausdruck eigentlich jener Freiheit, die das Eigentum zur Grundlage der Rechtsform werden lasse. Das Rechtssubjekt ist für ihn auch keine ahistorische Kategorie, sondern auch so eine verallgemeinerte objektive Gedankenform. Und was er hier auch anspricht, ist, dass eine Abstraktion, dass es eine Abstraktion des Menschen überhaupt voraussetzt. Das ist sowas, was ihr vielleicht von dieser abstraktmenschlichen Arbeit von Marx kennt, wo es Arbeit gibt und unter Absehung, also ganzen Absehung ihrer Konkretheiten, so werden Menschen jetzt auch ganz abstrakt als Menschen gefasst und als abstrakte Rechtssubjekte. Und für ihn zerfällt diese Gesellschaft eben in eine Totalität dieser Verhältnisse zwischen, dieser Rechtsverhältnisse zwischen Menschen und Dingen. Eine weitere vielleicht interessante Bemerkung von Paschukanis ist, dass er hier nicht nur, also in Ergänzung zum Wahnfetischismus einen Rechtsfetischismus einführt. Das ist für ihn eine Eigenschaft des Menschen, Rechtssubjekt überhaupt zu sein. Ja. Also diese Eigenschaft, Rechtssubjekt zu sein, entsteht ja durch den gesellschaftlichen Zusammenhang erst. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhang verschwindet eigentlich in der Eigenschaft, die auch noch naturalisiert wird, Rechtssubjekt zu sein, als Mensch. Also ganz so wie es wirklich in Anlehnung zur Ware, die Wert hat erst durch den gesellschaftlichen Zusammenhang der Privatarbeiten, die auf den Markt dann in Austausch kommen sollen. Genau, also er hat diese Parallelität zwischen Warenfetischismus und Rechtsfetischismus. Nee. Habe ich nicht zitiert, aber das geht auch ganz kurz. Da schreibt er einfach nur, der Warenfetischismus wird durch den Rechtsfetischismus ergänzt. Er hat ein Primat der subjektiven Rechte, das heißt, wenn sobald sich warenproduzierende Produzenten gegenüberstehen im Warentausch, ist es nicht nur so, dass ein Rechtssubjekt dem anderen gegenübersteht, sondern mit ihm gleichzeitig, aber das ist für ihn sozusagen das Primat oder das Wesentliche, mit diesem subjektiven Rechten, die sich da in dem Vertragsverhältnis gegenüberstehen, entsteht auch das Verhältnis Bürger-Staat, gleichzeitig parallel. Genau. Und der Staat garantiert sozusagen auch die Rechte, die die beiden Bürger in diesem Austausch, in diesem Verhältnis haben. Für ihn ist der Staat eine bestimmte Organisation der Klassenherrschaft, der aber rechtlich selbst für sich keine Bedeutung, keine Deutung erlangen kann. Das heißt, über die Funktion des Garanten des Warentausches hinaus kann man keine Funktionen für immer den bürgerlichen Staat festhalten, nach Paschukanis. Zum Staat stellt sich Paschukanis die wichtige oder die größte Frage eigentlich, die auch unter der sogenannten Paschukanis-Frage gefasst wird, die ich euch hier genau kurz zeigen möchte. Diese Frage heißt, geht eigentlich ein bisschen in die Richtung, warum ist der Staat so ein abstrakter, neutraler Dritter, warum bleibt die Klassenherrschaft nicht das, was sie ist, also so wie im Feudalismus beispielsweise? Das heißt, die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter die andere, warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an? Oder, was dasselbe ist, warum wird der Apparat des staatlichen Zwangs nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparates der öffentlichen Macht an? Für ihn stellt sich also die Frage, warum fällt hier eigentlich politische Machtausübung und ökonomische Gewalt oder Herrschaft nicht in eins, sondern warum trennt sich das im Kapitalismus? Die Frage ist nicht historisch gemeint, so wie das beim Satellitenseminar von Christian Frings kurz erläutert wurde, oder jedenfalls einen möglichen Ansatz, wenn ihr euch erinnern könnt, diejenigen, die da waren, wurde da gebracht. Er hat sich bei Susan Blackmores angelesen, dass es sozusagen in dieses Ineinanderfallen von persönlicher Herrschaft und ökonomischer Macht irgendwelche Instabilitäten verursacht hat, die irgendwelches Revolutionspotenzial hatten und wo man mit nicht so gut hantieren konnte. Jedenfalls habe ich ihn so verstanden. Um diese historische Herangehensweise geht es hier nicht. Es geht hier um eine logische Überlegung, wie dieses Auseinanderfallen von Politik und oder Staat und Recht und Ökonomie stattfindet. Und er selber, Paschukanis gibt selber, ich paraphrasiere das für Paschukanis nur, weil das relativ lange Textstellen sind, Paschukanis beantwortet sich das so, es gibt eben zwei Apparate, einmal den ökonomischen, also die ökonomische Gewalt in Form der Kapitalistenklasse und auf der anderen Seite die politische Gewalt in Form des Staates. Sie sind getrennte Instanzen und dieser politische Apparat garantiert beiden, sowohl dem Arbeiter als auch dem Kapitalisten, gleiche Freiheiten und gleiche Rechte. Und ist sozusagen für beide neutral. Und über dieses Rechtsverhältnis heraus reproduziert sich immer wieder auch, wie wir vorhin gesehen haben, die ökonomische Ungleichheit. Also wenn man das, wenn man jetzt einfach im Kapitalismus direkten Zwang anwenden würde, würde das diesem rechtsvermittelten Warentausch die Grundlage entziehen. Das sind so die Ansätze bei Paschukanis. Nach Paschukanis, das heißt nach seinem Verschwinden und nach seinen Texten, ist lange, lange in dieser Überlegung oder in diesem Theoriezweig nicht viel passiert. Diese Überlegungen wurden erst in den 70er Jahren in Deutschland aufgenommen, in der sogenannten Staatsableitungsdebatte. Die nimmt dann diese Überlegungen von Paschukanis wieder auf und was eigentlich so zentraler Punkt der Staatsableitungsdebatte war, welche Grenzen haben staatliche, rechtliche Interventionen eigentlich? Wie reformierbar ist eigentlich ein Staat? Man wollte damit so ein bisschen eine staats- und rechtstheoretische Lücke schließen. Und hat sich wieder, also ich kann nicht die gesamte Staatsableitungsdebatte jetzt referieren, die haben ganz viele Fragen gehabt und es gibt auch verschiedene Vertreter, die unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Fragen gefunden haben. Ich möchte jetzt einfach nur an der Paschukanis-Frage von eben wieder anknüpfen. Und da gibt es Autoren, die heißen Blanke, Jürgens, Kastendiek. Die haben einen Aufsatz geschrieben, das Verhältnis von Politik und Ökonomie als Ausgangspunkt einer materialistischen Analyse des bürgerlichen Staates von 1974. Und darin finden Sie, finde ich, eine ganz ähnliche Antwort, wie sie Paschukanis schon gegeben hat. Da schreiben Sie, die Wertbewegung als sachlich-ökonomischer Vermittlungszusammenhang stellt als Form der ökonomischen Vergesellschaftung der Produzenten eine Art der von persönlicher, physischer Gewalt freien Vergesellschaftung dar. Die Vergesellschaftungsform des Tausches, der Gesellschaftlichkeitsindikator Preis und die Sanktionsinstanz Geld etablieren allerdings die Herrschaft des rein sachlichen Zusammenhangs. Sie sagen also auch, Tauschverhältnisse setzen vom Anspruch her Freiheit und Gleichheit voraus und diesen Willen, sich auch gegenseitig als Privateigentümer anzuerkennen. Und diese Logik der Gleichheit und der Gleichrangigkeit der Warentauschs auf sachlicher wie auf persönlicher Seite, in dieser Logik liegt es halt, dass die sanktionierende Instanz nicht auf Willkür oder Ungleichheit beruhen kann. Also insofern ist das schon ganz ähnlich das, was Paschukanis liefert. Sie schreiben weiter, als erste Charakterisierung von Politik können wir jetzt Willensverhältnisse zwischen unabhängigen gleichen Rechtssubjekten identifizieren, die der Form nach Kämpfe um die Festlegung von Rechten, Streitigkeiten und Rechtsauslegungen sind, deren Inhalt jedoch ökonomischer Art ist, das heißt durch die Bewegung der Produktion und der Wertrealisierung gegeben ist. Herrschaft verdoppelt sich in rein sachliche Form, nämlich den Produktionsbedingungen als Kapital über die Produzenten einerseits und in abstrakt allgemeine öffentliche Herrschaft andererseits. Nun kann man jetzt vielleicht sagen, okay, wir haben damit so ein dieses Kapitalverhältnis reproduziert sich, das Ausbeutungsverhältnis wird vermittelt durch diese rechtliche Form, aber was sagt es uns denn über das konkrete Recht oder über den konkreten Staat oder die Form des konkreten Staates aus? Und da räumt auch schon die Staatsableitungsdebatte ein, dass über dieses abstrakte Niveau hinaus sich eigentlich keine weiteren Aussagen zur konkreten Struktur von Recht und Staat treffen lassen. Es bleibt also immer noch unklar, warum hier bestimmte Klasseninteressen im Staat sich durchsetzen und andere aber nicht. So. Und mein Vorschlag, oder vielleicht auch ein bisschen der Vorschlag von einigen wenigen der AG-Rechtskritik, ist, da jetzt vielleicht Nikos Polanzas ins Feld zu ziehen, und also der auch die Staatsableitungsdebatte scharf kritisiert hat, aber für ihn ist es wichtig zu betonen, dass der Staat kein einheitliches Subjekt ist, dass er sozusagen selbst zerrissen ist in irgendwelche Kapitalfraktionen und in Kämpfe, die innerhalb dieses Staatsapparates stattfinden, und dass dieser konkrete Inhalt des Rechts immer ein umkämpfter ist. Also ich zitiere das vielleicht ganz kurz, weil es so berühmt ist. Der Staat ist eine jeweils spezifische materielle Verdichtung von besonderen und historisch bedingten Kräfteverhältnissen zwischen den verschiedenen Klassen und Klassenfraktionen. Also umkämpft mit all den Fetischisierungen, die man so kennt, und allen Verkehrungen, aber auch mit Einwilligung der Akteure selbst und auch also mit Konsens. Ich denke mir, wenn man die Staatsableitungsdebatte, die abstrakte Rechtsformanalyse im Hintergrund hat und dazu einfach sieht, dass auf einer konkreten Ebene noch Kämpfe um anderes stattfinden und dass die Totalität auch noch durch andere Kämpfe geprägt ist, wie zum Beispiel Geschlechterverhältnisse oder Kasten oder Rassismus, rassistische Kämpfe, die da irgendwie geführt werden, dann könnte man das Ganze erweitern und ergänzen und würde einen komplexeren Eindruck vermitteln oder könnte vielleicht als eine komplexere Analysegrundlage bieten. Genau. Dankeschön. Wir haben schon die erste Meldung. Ich muss nur sagen, also die Diskussion wird aufgenommen. Falls jemand von euch so nicht will, dass er aufgenommen wird, dann eine kurze Meldung und wir können das dann so stoppen. Wir sammeln erstmal 4-5 Fragen. Erste Diskussionsrunde und ja, wer möchte? Die Frage, die ganz zum Schluss aufgekommen ist, oder die Thematik, gesellschaftlicher Staat versus private Ökonomie, die ist ja gerade in großer Änderung begriffen, weil immer mehr staatliche Aufgaben privatisiert werden. Jetzt nicht nur öffentlich-private, sogenannte öffentlich-private Partnerschaften, sondern anderswo gibt es sogar schon private Gefängnisse. In den USA ist dann natürlich immer der Spitzenreiter, private Gefängnisse, privates Militär womöglich. Wie kann man denn das da einordnen? Also der Paschukanis, der hat natürlich sich sowas noch nie vorgestellt. Ich will mal versuchen, aus praktischer Sicht, das, was draußen ist, auf der Straße, eine Frage zu stellen, wie du das einschätzt. Theorie und Praxis ist ja manchmal weit auseinander und sollte immer zusammenkommen. Der Kampf um den Erhalt des Grundgesetzes, was mir ja mal als hohes freiheitliches Gut vor ca. 24 Jahren vermittelt wurde, inwieweit ist der dringend notwendig, dass der Staat in seiner Funktion, wie du ihn dargestellt hast, überlebensfähig ist? Wie aktuell ist das? Weil das Grundgesetz kommt mir irgendwie überall zu knapp und ich sehe auch hier gerade, es geht nicht nur um Rentenprobleme, Sonnabendsarbeitszeit, dass das Grundgesetz mehr oder weniger außen vor gelassen wird. Und was könnte das passieren in 10, 20 Jahren, was wir für eine Staatsform haben? Und dann höre ich immer mal so ab und zu in den Medien, der Staat lässt sich von den Terroristen nicht erpressen. Wie interpretierst du das? Lachst du darüber oder ist das eine ernstzunehmende Sache? Da wäre offensichtlich so eine Phase der Bürgerkriege gegen. Und jeder versuchte den anderen irgendwie zu übererpressen. Ich möchte da gleich ein bisschen anschließen. Ich teile schon die Auffassung, dass der Staat dafür zuständig ist, die Grundvoraussetzung der Verwertung zu erhalten, indem er beiden Seiten, nämlich Kapital und Arbeit, die Freiheit sichert über die Gesetze. Was bedeutet das aber denn für einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der weder zu dem einen noch zu dem anderen zuzuschlagen ist? Fallen die denn komplett aus der staatlichen Fürsorge um ihre Freiheit, so wie sich das in Hartz IV andeutet? Und wo werden da staatliche Funktionen gesprengt? Hallo. Ich wollte fragen, was du zu der Argumentation entgegnen würdest, wenn man sagt, dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist fungiert und die Interessen der Kapitalisten bündelt und klar nicht im Interesse eines Einzelnen agiert, aber doch eine stabilisierende Funktion hat, die dann auch ganz klar parteilich auf Seite der Kapitalisten ist. Okay, danke. Ich weiß nicht, ob ich auf alles gut antworten kann. Das werden wir sehen. Ich bin auch total offen, wenn andere von euch Antworten darauf haben. Zur ersten Frage, wenn der Staat Funktionen privat, also normalerweise privater Firmen übernimmt, wenn sich der Staat privater Firmen bedient, um staatliches Handeln, für staatliches Handeln. Genau, das würde ich sagen, weiß ich nicht, vielleicht könnte man das sozusagen als eine Art, als eine Entwicklung des Staates, auch als ein neoliberaler Staat, weiß ich nicht, festhalten, was jetzt aber immer noch ein kapitalistischer Staat ist natürlich. Das sind halt Bewegungen, die muss man halt sehen, das ist halt irgendwie was, ja, das ist eine relativ neue Entwicklung, die man verzeichnen kann, aber genau, also ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu... Zynisch könnte man sagen, es ist mehr Ehrlichkeit. Ja, weiß nicht. Genau. Zum Erhalt des Grundgesetzes. Also erstmal ist es so, dass das Grundgesetz... Oder ja, das ist eben dass die Grundgesetze eben die Grundlage des Staates sind. Das sind irgendwie Gesetze, die konkretisiert werden, oder es sind Artikel im Grundgesetz werden konkretisiert durch einfachere Gesetze. Artikel des Grundgesetzes werden relativ zäh verändert. Deswegen, also es dauert ewig lange und ist auch eher abwegig, dass sich grundlegende Artikel gestrichen werden oder irgendeiner Änderung unterliegen. Deswegen glaube ich, dass in 10 bis 20 Jahren ein ähnliches Grundgesetz wahrscheinlich noch existieren wird, es sei denn, es gibt irgendeine Revolution oder man beschließt, man will ein ganz neues Grundgesetz haben. Ja, es hat die Grundlage von einem Staat. Ein Staat, der sich diese Grundgesetze gegeben hat, an die er sich gebunden fühlt, ist ja kein Subjekt, aber an die sich alle irgendwie in gewisser Weise gebunden fühlen, die als Auslegungskriterien dienen. Also ich glaube, dass es, ich bin ja auch eine Rechtsanwältin, dass es unheimlich wichtig ist, für den Erhalt bestimmter Grundrechte zu kämpfen. Das betrifft dann aber nicht die Verfasstheit auf der einzelnen Normen, der einzelnen Grundrechte, sondern man kämpft dann meistens für die Abschaffung von konkreten einzelnen Gesetzen, die vielleicht irgendein Grundgesetz verletzen. So. Und das finde ich immer noch total wichtig, das zu machen. Und deswegen würde ich dann in dem Fall auch für Grundrechte kämpfen. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber hat ja doch für mich ein Emanzipation. Partives Potenzial und hilft auch Leuten in konkreten Situationen. Ob ein Staat sich von Terroristen erpressen lässt oder nicht, das hängt auch von Kräften ab. Wie kräftig ist so ein Staat? Wie viel wie viel glaubt er riskieren zu können oder ist es irgendwie, also es ist halt eine ganz konkrete politische Konstellation, die man sich dann anschauen muss. Das kann man so abstrakt gar nicht beantworten. Genau. Zur dritten Frage, zum Hartz IV. Das ist auch eine Kräfteverhältnisfrage. Wie sieht so eine Sozialgesetzgebung aus? A, gibt es überhaupt eine Sozialgesetzgebung? Und B, wie ist die ausgestaltet? Gibt das irgendwie in den Grundsatz des sogenannten Förderns oder Forderns, wie es jetzt gerade durch die Hartz-IV-Gesetzgebung sich als Prämisse durchgesetzt hat? Oder ist es ein, jeder soll teilhaben und wir wollen jeden, egal ob er irgendeine Gegenleistung bringt oder nicht, einfach ein gutes Leben ermöglichen. Also das, wie die konkrete Ausgestaltung von Hartz IV ist sozusagen nur, es halt auf einer ganz konkreten politischen Kräfteverhältnisebene, da würde ich halt bei Poulantzas auf der Ebene sein, zu beobachten. Auch eine politische Konstellation einfach. Naja, ich denke schon, dass das wahrgenommen, also dass es zumindest in der Linken wahrgenommen wird. Also darüber hinaus kann ich, glaube ich, auch sagen, wird es wahrscheinlich wenig wahrgenommen. Aber also ich meine, was ich darstellen wollte, ist ja sozusagen, wie sich die gesamte Gesellschaft produziert, reproduziert und wie das sozusagen durch das Recht vermittelt wird. Und die Tatsache, dass wir Leute haben, die keine Arbeit haben und dann auf Hartz IV angewiesen sind, ist sozusagen auch... Also das ist sozusagen nochmal ein anderer Punkt. Das ist ja so, weiß nicht, vielleicht würde man das in der Reservearmee sehen und deren Regelungen, dass also die gesamte Reproduktion und die Rechtsvermittlung dieser Ökonomie ist sozusagen, wird dadurch nicht tangiert. Ja? Das, was nur eine Feststellung ist, eine trockene. Hartz IV selber und Aushöhlung von Grundrechten oder sogar Abschaffung vielleicht Artikel 1 Menschenwürde und was man sich dann so denken kann, das ist natürlich auch, also man sieht dann ran ziemlich deutlich, wie einzelne konkrete Gesetze eben andere, also das, was man mal dachte, was ein Grundgesetz hergibt, eben doch entweder aushöhlen oder unterlaufen oder halt vielleicht hat das vorher auch, vielleicht war das gar nicht so einhellig, was man unter Artikel 1 vielleicht gefasst hat. Ja? Also deswegen, das ist halt immer nur, man stellt sich was vor, was unter einem Artikel garantiert wird, aber die konkreten Gesetze formulieren das erst aus. Und wenn man dann enttäuscht ist darüber, dass, ich meine, klar, es ist halt ist eine gravierende Situation für einzelne Personen, was dann damit halt wirklich gewährleistet wird, wenn man darüber enttäuscht wird, das kann ich gut verstehen, ist aber... ja, sozusagen, so funktioniert das Recht, ja. Also das hat halt immer was damit zu tun, wie die politische Lage, Situation gerade so ist. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, viel Geld da hineinzubringen oder eben nicht? Oder will man das gar nicht? Vielleicht hat man Geld zur Verfügung, das ist gar nicht der politische Wille und so weiter. Ich werde mal noch die letzte Frage beantworten. Genau, und es gibt schon auch drei Redemeldungen, deswegen also warten wir erstmal ab, bis die letzte Frage beantwortet wird und dann machen wir so noch eine zweite Runde. Aber erstmal gibt es auch andere Leute dran. Die vierte Frage ging dahin, was ich sage zu, das ist ein Zitat von Engels, der Staat ist ein ideeller Gesamtkapitalist. Also letzten Endes, wenn man das so fasst, wie ich es vorhin dargestellt habe, ist es eben so, dass der Staat dieses Ausbeutungsverhältnis garantiert und insofern halt immer wieder für die Kapitalfraktion sozusagen genau ihre Position sichert. So. Insofern könnte man das schon so fassen, aber es würde, glaube ich, weiß nicht, ich bin halt doch der Meinung, dass vielleicht ein bisschen nur auf diesen einen Punkt könnte man das vielleicht... gleich hingehen. Aber es ist schon so, dass es auch Gesetze des Staates gibt, die auf einer konkreten Ebene eben gegen Kapitalinteressen sprechen können. Also, weiß ich nicht, man könnte sich, weiß ich nicht, höhere Steuern für Großkapitale vorstellen und das wäre auch immer noch verträglich mit einem kapitalistischen Staat. Ja? Also man könnte sich eine ganze Reihe von gesetzlichen Interventionen des Staates vorstellen, die nicht den Kapitalinteressen, auch nicht aller Kapitalisten, wenn man auch zur Kenntnis nimmt, dass sie auch unterschiedliche haben, entsprechen. Insofern würde ich das einschränken, dass das so in der Abstraktheit, man muss halt wissen, was man damit ausdrücken will und ansprechen will, aber in der abstrakten Formulierung finde ich das nicht richtig. So, genau, drei haben wir, erst Daniel, dann ist Matthias und dann ist Chrivoye. Hallo, ich bin Daniel. Ich bin auch in der AG Rechtskritik und ich promoviere über materialistische Rechtstheorie. Ich würde einmal was ergänzen, wenn ihr beiden erlaubt, was eure Fragen betrifft. Ich fange mal vielleicht mit dem Kampf der Linken um das Grundgesetz an, weil da ja so ein bisschen auch die Frage hintersteckt, die jetzt angeklungen ist, was kann man denn eigentlich mit dem Recht machen? Ja, ich glaube, wenn man diese Äußerungen von Marx liest, auch den Kampf um den Normalarbeitstag oder auch schon in den Frühschriften, dann ist es immer auch von der Frage geprägt, was kann man denn bewerkstelligen mit dem Instrument des Rechts, gerade auch im Verhältnis zur Abhängigkeit, zur Ökonomie. Und gerade diese Fragestellung, je nachdem wie sie theoretisch beantwortet wird, prägt dann auch den Kampf der gesellschaftlichen Linken um verschiedene Positionen im Recht. Es gibt Rechtsnihilisten, die sagen, da geht gar nichts. Die würden dir in Bezug auf das Grundgesetz antworten, was soll das? Da könnte man dann vielleicht sogar noch den ein oder anderen polemischen Beleg finden bei Marx. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an das Kommunistische Manifest denkt, nur der gesetzgewordene Wille der herrschenden Klasse, ne? Alle anderen finden darin keinen Widerhall. Aber ich glaube nicht, dass das von Marx so gemeint war. Es dient natürlich dazu, gegen einen bestimmten Idealismus seiner Zeit zu erinnern. Aber die Äußerungen, insbesondere von Andrea Mayhofer in ihrer Doktorarbeit, die versuchen, das zu kontextualisieren, deutlich zu machen, dass es viel weiter und viel beweglicher ist, auch bei Marx selbst schon, die sind eigentlich nicht zu übersehen. Und genau diese Tatsache war es eben, die die gesellschaftliche Linke dann eben auch hat kämpfen lassen und zu solchen Zitaten wie des KPD-Vorsitzenden war es, glaube ich, damals, geführt hat, der gesagt hat, heute stimmen wir diesem Grundgesetz nicht zu, aber wir werden diejenigen sein, die es eines Tages verteidigen. Und so ist es tatsächlich auch gekommen, wenn man sich anschaut, wie eben zum Beispiel linke Bundesrichter wie Wolfgang Neskowitz sich heute bemühen, kämpfen immer wieder auch in Bezug auf das Grundgesetz, wenn es darum geht, zum Beispiel, und das ist dann die zweite Frage, Sanktionen im Hartz-IV-Bereich als Beispiel abzuwehren. Was man daran auch sehr gut sehen kann, ist, Neumann hat es in seiner Rechtstheorie relativ gut beschrieben, dass die Verfassung erstmal nur eine soziale Kompromisslinie ist. Ja, man schreibt da relativ abstrakt generelle Normen hinein, aber was daraus auf der einfachen Rechtsebene wird, ist dann Ausdruck der konkreten politischen Kräfteverhältnisse. Und wenn man sich die Hartz-IV-Gesetzgebung anschaut und dann aber auch die Rechtsprechung dazu sichtet, dann sieht man sehr schön, kann man wunderbar beobachten, wie tatsächlich eben die Kämpfe verlaufen. Man hat eben erstmal eine Gesetzeslage, die sich dem Zweifel aussetzt, dass sie möglicherweise nicht dem Artikel 1 Grundgesetz entspricht. Und dann muss es eben operationalisiert werden. Aber dann gibt es eben auch wieder Chancen der gesellschaftlichen Linken, sich zu etablieren innerhalb des Rechtssystems. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel zum Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum wäre etwas, das leicht in diese Richtung deutet. Nicht? Da tritt es eben auch einem Gesetzgeber auf die Füße und sagt, ihr müsst zumindest Mindeststandards einhalten, wenn ihr eure Sätze festlegt. Ihr könnt nicht einfach sagen, 60% des Erwachsenensatzes für Kinder. Ihr müsst eine Prozedur aufstellen. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener. Und dann kann es auch sein, dass zum Beispiel eine Jurisdiktion eben in bestimmte Vorstellungen des Gesetzgebers eingreift. Und das ist auch eine Würde, die eben das Grundgesetz garantiert. Also eine, nicht Würde im Sinne des Artikel 1, sondern einfach eine prozedurale Sicherung. Und insofern, dieses Beispiel zeigt vielleicht schon, was es auch so schwer macht, Recht als gesellschaftliches Phänomen, als Linker eben zu bewerten. Selber ist es immer Ausdruck bestimmter Kämpfe, manchmal unterdrückt es, aber es kann eben auch befreien. Ja, ich wollte auch auf euch antworten, deswegen komme ich mal vor, weil ich hier so hinter dem Ding sitze. Gerade deinen Punkt, den du gesagt hast, dass gerade jetzt durch Hartz IV oder auch rassistische Asylgesetzgebung Menschen ausgeschlossen werden, quasi aus dem Recht ausgestoßen werden. Da habe ich doch nach wie vor ein bisschen eine andere Wahrnehmung eigentlich, weil diese sehr abstrakte Ebene, die jetzt hier in dem Vortrag aufgemacht wurde, ja erstmal nur dabei stehen bleibt, dass Menschen zu Rechtssubjekten gemacht werden. Und das bleibt auch im Hartz-IV-System erhalten und auch im Asylbewerberleistungsgesetz bleiben die Menschen Rechtssubjekte. Sie sind nach wie vor Adressatinnen und Adressaten von Rechten und Pflichten. Sie können nach wie vor in die Bude gehen und sich was kaufen und im Zweifelsfall vor Gericht ziehen, tatsächlich und ihren Anspruch geltend machen und sagen, ja, hier, ich möchte jetzt aber, dass der Kaufvertrag auch wirklich erfüllt wird, siehe, mein neutraler Richter spricht Recht über unseren Fall und der kann so oder so entscheiden. Also klar, die faktischen Mechanismen, die dann exekutiert werden im Hartz-IV-Regime und in den ganzen rassistischen Asylgesetzen oder Aufenthaltsgesetzen, die führen dazu, dass die Leute faktisch tatsächlich aus der Gesellschaft exkludiert werden, aber sie werden nicht aus dem Recht ausgestoßen. Da würde ich doch nach wie vor dagegen halten, dass sie in dieser Gesellschaft selbst diejenigen, die aufgrund von verschiedenen Kräfteverhältnissen als nicht Teil der Gesellschaft gelabelt werden oder bezeichnet werden, selbst diejenigen sind immer noch irgendwie Rechtssubjekt, wenn auch mit unter Umständen einem ganz anderen Schutzstandard als jetzt weiße Mittelschichtsbürger und so weiter. Ich habe eine Frage, ist jetzt Fragerunde oder waren das jetzt erst noch Bemerkungen? Ja. Okay, ich habe zwei kleine Fragen. Einmal zu Recht und Staat, sind das Synonyme oder Antonyme? Und zum anderen Recht als neutrale Form. Also einmal Recht und Staat. Du hast jetzt, wie du selber gesagt sagtest, das jetzt erstmal nivelliert in deiner Einführung. Wollte fragen, ob du da das noch ein bisschen kurz näher erläutern könntest, bei welchen Fragestellungen es dann doch darauf ankommen würde, da zu unterscheiden zwischen Recht und Staat, irgendwie so bei Internationalisierungsprozessen oder so auch Privatisierungsprozessen vielleicht. Und die andere Frage, du hast öfters von der Neutralität des Rechts gesprochen. Also ist das so deine eher persönliche Sicht oder ergibt sich das aus der Formanalyse des Rechts, die du vorgestellt hast? Weil ich da so ein bisschen meine Bedenken habe, also ob man von der Neutralität sprechen kann, nur weil dass der Staat oder das Recht sich als unpersönliche Vermittlungsform von sozialen Sachverhalten darstellen. Also das ist nochmal was anderes, finde ich. Genau, weil ja auch nicht-marxistische Analysen des Rechts, wie zum Beispiel im Poststrukturalismus, die arbeiten auch ziemlich überzeugend die Nicht-Neutralität des Rechts heraus. Und ob das, genau. Ja. Ich habe auch eine kurze Frage. Weil es jetzt doch relativ stark um die Neutralität des Rechtes und des Staates geht, auch nach eben der Intervention zu Hartz IV und so weiter, würde ich dich darum bitten, weil wenn ich es richtig verstehe, ist dir, so wie Matthias wahrscheinlich auch politisch wichtig, dass man bei der Neutralität, beim Verständnis dessen, was der Staat ist, dabei bleibt eben bei dieser Neutralität. Jetzt würde mich interessieren, was ist politisch daran so wichtig? Oder was ist so schlimm, wenn man sagt, es ist doch nicht, weil Hartz IV, weil Migrantinnen und so weiter. Was vermischt sich da auf der Verständnisebene? Was eurer Meinung nach nicht vermischt werden soll? So wie ich das verstehe, wenn ich dann komplett daneben liege, kannst du das auch sagen? Und da gab es nochmal eine Meldung. Wenn niemand mehr will, dann würde ich auch quasi zum zweiten Mal doch. Ja, Rechtsetzung hat ja immer zwei verschiedene Auswirkungen. Einmal, wenn es eine soziale Rechtsetzung ist, ist die zwar einerseits, schränkt sie die Profitrate oder drückt sie die Profitrate, andererseits stabilisiert sie aber auch die Gesellschaft. Oder eine Gesetzgebung wie Hartz IV, die hebt die Profitrate, aber bringt auch Gefahren. Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass diese beiden Wirkungen sind. Das hat auch schon der konservative Bismarck gewusst, der hat ja auch deswegen entsprechend agiert. Gut, ich fange vielleicht mal an, nochmal zur Neutralität, auch gerade weil jetzt zwei Fragen nochmal dazu gekommen sind. Die Neutralität, die ich hier anspreche, ist die, dass der Staat beiden Warentauschenden sozusagen gegenüber die gleichen Rechte, also gleiche Freiheit und die Gleichheit eben einräumt. Dass es Gesetze gibt, die eben nicht neutral sind, die halt irgendwelche, also dann doch einseitig immer wieder Leute ohne Geld oder weiß ich nicht, treffen. Also ich denke an gewisse Strafgesetze oder so. Oder da gibt es sicherlich mehrere Beispiele, wo man sagen kann, das ist ja wohl nicht neutral. Aber auf dieser Ebene des Warentauschs meine ich diese Neutralität, so war ich das, habe ich das im Vortrag angesprochen. Und was Matthias gerade angeführt hat, ist, dass man als Rechtssubjekt, als abstraktes Rechtssubjekt und die Norm selber setzt ja auch diesen abstrakten Anspruchinhaber oder den abstrakten Adressaten, dieses Rechtssubjekt dort voraus. Demgegenüber ist es sozusagen, da wird auch irgendwie jeder, der unter die Norm fällt, der ist gemeint mit dieser Norm und der kriegt auch die Rechtsfolge dieser Norm ab. Aber letzten Endes ist es so, dass es dann immer nur einige trifft. Und das kann schon dazu führen, beispielsweise, dass ein gewisses Gefälle immer in die Richtung geht, dass immer nur Leute, die überhaupt nichts, also besonders arm sind, bestimmte Straftaten begehen. Oder dass das Gesetz schon einseitig irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Bevölkerungsgruppen, denen bestimmte Handlungen verbietet und insofern eben nicht mehr neutral ist. Aber ich denke jetzt irgendwie an die Residenzpflicht oder so. Die würde uns jetzt nicht treffen. Die trifft dann Asylantragstellende und damit kann man auch sagen, könnte man auch sagen, nee, das ist nicht neutral, dieses Gesetz, weil es trifft immer nur die. Diese Sache habe ich jetzt in meinem Vortrag gar nicht angesprochen. Insofern sehe ich auch viele Punkte, wo man sagen könnte, das Recht ist nicht so neutral. Also es ist nicht neutral, seine Wirkungen sind vor allen Dingen auch nicht neutral. Oder ja, genau. Aber das, was ich jetzt als Neutralität gefasst habe, ist wirklich nur diese Garantie der Freiheit und Gleichheit im Warentausch. Genau. Die politische Relevanz. Die hat es natürlich dann, wenn ich halt den Warentausch und die kapitalistische Reproduktion der Gesellschaft anspreche dann und weiß, welchen Rahmen Staat und Recht in dem Moment bieten, dann weiß ich auch relativ deutlich, wann sozusagen, ob diese Dinge, also weiß nicht, bei einem Umbruch einer Gesellschaft wirklich also berührt werden oder nicht. Also am Ende ist es mir wichtig herauszufinden, haben wir jetzt immer noch einen kapitalistischen Staat oder nicht? Oder gibt es bestimmte gesetzliche Veränderungen auf einer, sage ich jetzt mal, oberflächlicheren Ebene, die vielleicht für viele Leute mehr Rechte einräumen oder mehr Partizipation oder sonst was einräumen? Aber es kann trotzdem sein, dass man dann immer noch bloß in einer anderen Gesellschaft der kapitalistischen Produktion mit einem genauso bürgerlichen Staat, aber einer anderen Ausformung immer noch darin lebt. Also das ist für mich die politische Relevanz darin. So dass man nicht davon ausgehen kann, wie vielleicht ab und zu, deswegen ist auch die Staatsableitungsdebatte, glaube ich, ausgebrochen, dass man bei einem starken Wohlfahrtsstaat irgendwie schon fast den Sozialismus und Kommunismus reingesehen hat. Und das würde nicht passieren, wenn man halt, wenn man sich bewusst ist, dass wie der Warentausch rechtlich vermittelt ist. Ja? Genau. Die Unterscheidung zwischen Recht und Staat. Da fehlt mir auch noch eine eigene Auseinandersetzung mit. Also da will ich mich auch gar nicht groß aus dem Fenster lehnen. Also ich kann natürlich mit dem, was ich gerade gesagt habe, schon unterscheiden, okay, da gibt es bestimmte Rechte und die werden gleichzeitig irgendwie staatlich garantiert. Das ist irgendwie dann schon eine zweite Ebene. So, Paschukanis sagt, und mich interessiert, ich habe ein Primat des subjektiven Rechts, mich interessiert erstmal nur diese eine Ebene, nicht interessiert, sondern es entsteht gleichzeitig die zweite Ebene dazu, also der Staat, der das garantiert. Aber im Prinzip geht diese Form des Rechtes aus, so verstehe ich ihn schon, von diesen beiden Rechtssubjekten, die sich im Warentausch gegenüberstehen. Kann man alles viel diskutieren, wie das so ist, aber eine andere Unterscheidung würde ich jetzt auch nicht machen. Also es gibt ja irgendwie, ich habe es jetzt auch, das kann ich jetzt auch nicht referieren, aber es gibt es für Internationalisierungsprozesse oder weiß nicht, internationale Verträge unter Staaten eben dieses Buch von China Melville, Between Equal Rights, was da vielleicht die Frage ein bisschen, also der Frage vielleicht ein paar mehr Antworten geben könnte. Nehme ich es, die noch nie dran waren. Hallo, ich bin Thies, ich war noch nicht dran. Ich habe eine kurze Frage oder beziehungsweise so ein paar kurze Fragen. Ich hoffe, das geht irgendwie klar. Also nur für mein Verständnis. Wenn ich das richtig verstehe, unterhalten wir uns ja in erster Linie über zivilrechtliche Verhältnisse. Also, weil du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel Verträge zwischen Staaten, aber wenn es darum geht, irgendwie Produktionsbedingungen und pipapo, wie sich Leute auf dem Markt gegenübertreten, ist mein Verständnis, also bitte korrigier mich, dass es um zivilrechtliche Ansprüche gegeneinander und Garantien eben dieser Verhältnisse geht. Und das wäre auch dann eine Frage, also wie funktioniert denn das dann? Weil dann wäre ja auch sowas wie Asylrecht vielleicht doch ganz interessant, weil es gibt ja papierlose Menschen und dann wäre meine Frage, gibt es ein Außen des Rechts? Also papierlose Menschen können nämlich ihren, zumindest zivilrechtlich, ihren Anspruch nicht geltend machen, weil ich eben kein Gericht anrufen kann. Also ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. Vielleicht auch ganz interessant, wenn ich das richtig weiß, das mag es ja auch zwischendurch zumindest staatenlos gewesen. Und dann noch als letzte Frage, welche Rolle spielen also transnationale, internationale und so weiter Beziehungen in der globalisierten Welt, weil wir da ja auch zivilrechtliche Ansprüche gegeneinander, aber transnational haben. Also wen rufe ich da an, wer garantiert das? Also vielleicht auch ganz aktuell, wenn die Ukraine sagt, hier irgendwie Gas aus Russland zahlen wir nicht, dann ist das ja zwar staatliche Akteure, aber wenn ich das richtig verstehe, zivilrechtliche Ansprüche. Die Fragen kommen immer in der Diskussion erst. Mich würde mal interessieren, weil du ja bestimmt einen tieferen Einblick hast in die ganze Juristerei dieses Landes, inwieweit kann mich denn der Staat vor Fehlentwicklungen schützen, wie wir sie jetzt in der Ukraine erlebt haben? Also es gibt Leute, die sprechen von dem Dritten Weltkrieg. Jeder weiß, dass im Prinzip in der Ukraine der neue Nahe Osten aufgemacht wird. Wie weit kann ich denn da überhaupt auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung diesmal mich verlassen oder bin ich da eigentlich von allen Geistern verlassen? Mich würde noch mal interessieren, wie ihr im Rahmen jetzt so von marxistisch inspirierten Rechtstheoretikern oder aus der Praxis direkt als Anwälte, Anwältin beispielsweise diskutiert, wo denn sozusagen die Grenze verläuft zwischen dem, was du, Anne-Kathrin, stark gemacht hast, nämlich so einer Formebene. Also wir haben es mit Kapitalismus zu tun, bürgerlicher Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat eine bestimmte Rechtsform, zum Beispiel die Freien und Gleichen, die sich auf dem Markt begegnen und so weiter. Und selbst eben Transferleistungsempfängerinnen können darauf auch noch sozusagen Anspruch erheben. Ja, aber dann gibt es ja eine Ebene, die hast du vor allen Dingen angesprochen, wenn du sagst, jemand wie Neskovic im Bundesverfassungsgericht sozusagen, Bundesgerichtshof treibt Entscheidungen voran, die Rechtspraxis werden, die man einordnen könnte unter so einem Art Schutzmechanismus des Grundrechts. Umgekehrt, finde ich, kann man aber genauso gut innerhalb der allgemeinen Ebene auch Beispiele finden für sozusagen krasseste Klassenjustiz, also dass eine Verkäuferin wegen 20 Cent bei einem Bon, der irgendwie nicht nachweislich richtig eingereicht wurde, gekündigt werden kann, zunächst in erster Instanz, ist ja auch sozusagen, entspricht nicht nur dem Ungerechtigkeitsempfinden oder trifft auf ein Gefühl von, das kann ja wohl nicht sein, sondern ist sozusagen rechtlich erstmal möglich, fragt man sich, wie kann das sein? Also wie stehen da unterschiedliche Rechtsbestände oder Rechtsauffassungen einander gegenüber? Das heißt also, wir finden quasi innerhalb eines kapitalistischen Staates oder einer bürgerlichen Gesellschaft durchaus sehr unterschiedliche Entscheidungen, die vielleicht einen bestimmten Stand ausdrücken von Rechtsprechung, die sicherlich auch ausdrücken, wie eine gesamte gesellschaftliche Stimmung, klingt jetzt ein bisschen salopp, gemeint sind natürlich schon Auseinandersetzungen auch, die politischer Natur sind. Und mich würde jetzt interessieren, wie diskutiert denn ihr, wo sozusagen die Form aufhört und der Kampf beginnt? Weil es ist mir so ein bisschen zu wenig, immer zu sagen, naja gut, es gibt halt die Rechtsform und alles andere sind dann Kräfteverhältnisse und da wird gerungen oder es gibt irgendwie coole Richter und nicht so coole Richter oder es gibt Präzedenzfälle im Recht, die eine neue Situation herstellen. Zum Beispiel hat in den, ich glaube, 70er Jahren unter anderem von Bodo Zeuner ein herausgegebenes Buch spricht ganz klar von Klassenjustiz im Arbeitsrecht. Mir ist bisher aber das Bundesarbeitsgericht eher positiv aufgefallen, muss ich sagen, mit bestimmten Urteilen. Vielleicht haben sich da die Zeiten geändert. Also positive Urteile im Sinne von häufig zugunsten der abhängig Beschäftigten. Also meine Frage ist, wo endet die Form, wo beginnt der Kampf, beziehungsweise wie erklärt ihr euch, dass innerhalb einer bestimmten Form dann eben doch teilweise sehr unterschiedliche Rechtsprechung stattfindet? Was gibt es sozusagen noch an Kategorien, mit denen ihr arbeitet, Begriffe, Erklärungen? Auf europäischer Ebene wird Recht massiv gebrochen, also wenn ich von EU-Recht spreche, Fiskalvertrag beispielsweise ist eine Form gewesen, in der der bürgerliche oder ja der Staat auf EU-Ebene, wenn man von sowas sprechen kann, teilweise selber Recht bricht. Die Herrschenden scheren sich einen Scheiß darum, was bestimmte Rechte des EU-Parlaments sind. Da staune ich dann schon, was so möglich ist innerhalb derselben Form. Ich würde erstmal versuchen, ein bisschen durchzugehen. Genau, jetzt vielleicht erstmal zu deiner Frage. Also diesen Eindruck, es würde sich bei Paschukanis nur um eine Zivilrechts- oder eine Theorie handeln, die so das Zivilrecht tangiert, den hast du mit vielen anderen auch. Und das wurde auch vielfach kritisiert. Ich würde dagegen halten, weil er sagt ja nur, dass sozusagen dieser Warentausch und das Subjekt ist sozusagen die erste Instanz, es ist so das Primat, von dem er ausgeht. Gleichzeitig hat man aber auch die öffentliche Ebene, also das, was man dann Bürger-Staat-Verhältnis bezeichnet. Das heißt, das öffentliche Recht auch mit dabei. Und im Prinzip taucht hier wieder auf, was Marx halt unter diese Scheidung zwischen Bourgeois und Citoyen hatte, und das Ganze findet ja gleichzeitig statt. Also man könnte jetzt natürlich auch noch den ganzen Bereich des öffentlichen Rechtes damit mit hinein und mit ranhängen. Natürlich ist es jetzt so, dass auch der Staat garantiert sozusagen auch dieses Warentauschverhältnis, und Paschukanis sagt, über diese Garantiefunktion heraus erhält der Staat keine weitere rechtliche Bedeutung. Das heißt, oder rechtliche Deutung. Das heißt, man kann keinen abstrakten Staat über diese Funktion, bürgerlichen kapitalistischen Staat über diese Funktion heraus bestimmen. Wir haben aber dann konkrete Ausformungen von Staat und konkrete Staat-Bürger-Verhältnis mit unterschiedlichen, auch öffentlich-rechtlichen Gesetzen, die es gibt. Also für mich integriert sich das bei Paschukanis. Und ich finde das, den Punkt, den du gemacht hast mit diesem ein Außen des Rechts, also dass es eben auch Menschen gibt, die gar nicht mal diese Rechtssubjektivitätsebene erreicht werden, die gar nicht erst sozusagen in die Situation kommen, einen Anspruch auf irgendwas zu erheben oder bestimmte Gesetze, dass ihnen bestimmte Gesetze zukommen. Dieses Phänomen haben wir auch. Das ist ja sozusagen dann auch Teil dieser Kämpfe, dieser Menschen, die das betrifft, sich diesen Rechtsstatus eben zu holen oder einzukämpfen. So. Das ist ja dann immer Teil auch meist linker Bewegungen, das zu tun. Das würde aber sozusagen jetzt, das machen sie ja nur, weil es eben auch diese ganzen, weil sich die ganze Gesellschaft eben sozusagen rechtlich vermittelt. Ne, sonst, wenn das egal wäre, dann würde ja kein Mensch die eigene Rechtssubjektivität erkämpfen wollen. Deswegen orientiert sich schon dann auch solche Kämpfe orientieren sich an geltendem Recht und genau. Internationale Gerichte gibt es relativ wenig. Die Frage ist auch, wer sich daran gebunden fühlt. Ich glaube, noch ist es so, dass die meisten Staaten eher durch transnationale Verträge miteinander in Berührung kommen. Und das ist auch das, wo China Mielville ansetzt und sagt, okay, da gibt es irgendwie diese zwei, weiß ich nicht, gleichen in einer Art Austausch. Aber da würde ich auf das Buch verweisen, was ich leider jetzt nicht referieren kann. So. Ich weiß nicht, ob der Staat einen vor Fehlentwicklungen schützen kann. Das war jetzt deine Frage. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das kann so oder so ausfallen. Mal kann ein Staat durchaus schützen, mal aber überhaupt nicht. Also mal erwartet man sich da überhaupt keine Hilfe, da kommt dann irgendwie doch ein Gesetz, was einem dann auch weiterhilft, und mal gar nicht. Also ich glaube, so eine allgemeine Antwort kann ich darauf gar nicht geben. Aber so richtig verlassen würde ich mich darauf nicht. Ja. Zu der Frage von Anne. Ich glaube oder ich vermute, wir sind uns in der AG-Rechtskritik alle ziemlich einig, dass die meisten Gesetze, mit denen wir so zu tun haben oder worum es meistens geht, eigentlich eher auf einer konkreten und ja auf der Ebene der Kräfteverhältnisse, also dass dort die meisten Gesetze, die uns bewegen und die wir diskutieren, so zu verorten sind. Ja. Für uns ist halt, glaube ich, oder für mich wäre es wichtig, nicht die Perspektive zu verlieren. Also auf welcher Ebene des Kampfes befinde ich mich da eigentlich gerade? Und ist damit jetzt sozusagen, was mache ich denn, wenn ich die ganze Zeit irgendwie versuche, Grundrechtsverstöße irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht anzumahnen? Oder was mache ich denn, wenn ich dann auf einer ganz konkreten Ebene dem einzelnen Menschen irgendwie helfe, dass das Gesetz richtig bei ihm angewandt wird, sozusagen? Oder so wie es irgendwie das höhere Gericht es schon mal ausgeurteilt hat. Ich denke mir, mir ist es relativ klar, dass wir eigentlich eher auf der Ebene der Kräfteverhältnisse und des variierbaren Feldes für die kapitalistische Gesellschaft agieren, was ja für mich, möchte ich auch betonen, das ist für mich auch eine wichtige Arbeit, also sonst würde ich das auch nicht tun, glaube ich. Ansonsten den Begriff der Klassenjustiz, den muss man sich ja mal ganz genau angucken, weil da geht es ja nicht darum, dass da jetzt immer die Kapitalistenklasse über die Arbeiter richtet, sondern dann da hat man ja sozusagen, da geht es ja gerade um diese Nichtneutralität des Gesetzes, also in seiner Auswirkung, aber nur in seiner Auswirkung halt. Zum Beispiel diese Kündigung wegen der 20 Cent der Lidl-Verkäuferin war das, ne? Oder Aldi? Kaiser, ach ja, stimmt, Kaisers, war ja so gesagt, Kaisers, genau. Da ist es halt auch so, dass das auf rechtlichen Grundlagen passiert ist. Und das war sozusagen ein gangbarer, juristisch durchargumentierbarer Weg. So. Und das stellt sich natürlich gerade von der Kapitalanalyse extrem dar. So, aber es ist letzten Endes so, dass die Frau ist ein Arbeitsvertrag, also man kann das jetzt wirklich so rein trocken juristisch, die Frau ist ein Arbeitsvertrag eingegangen und hat dann sozusagen sich eines, also weiß nicht, hat da irgendwie betrogen, den Vorstand oder nee, Geschäftsführung oder weiß nicht, jedenfalls diese juristische Person betrogen, den Arbeitgeber betrogen und insofern wäre das sozusagen Kündigungsgrund. Nun ist es halt natürlich nicht verhältnismäßig. So. Und jemand. Ja, aber das ist auch aufgehoben worden, das Urteil. Ja, ja, ja. Also das sind halt Instanzenzüge und man hat natürlich auch, und das vielleicht auch nochmal. Auch es geht, glaube ich, auch so ein bisschen in deine Fragerichtung. Man kann juristisch eine ganze Menge scheinbar begründen, aber man kann auch an vielen Dingen einfach unterschiedlich gewichten. Das heißt, diese Verhältnismäßigkeitsprüfungen sind ja gerade das. Man geht davon aus, naja, das ist doch ganz klar. Deswegen kann meinen Mandanten nie hundertprozentig sagen, dass das am Ende auch beim Gericht rauskommt. Also das ist immer so eine variierte, man weiß auch nie so richtig, was die Leute gegessen haben und warum sie sich wohl oder nicht wohl fühlen. Oder, also die Willkür existiert da auch immer wieder. Sonst gibt es ja nicht in verschiedenen Instanzen verschiedene Urteile. Aber die Frage war ja sozusagen an uns alle gerichtet von der AG, die jetzt da sind. Also deswegen, ich kann ja auch nicht für die ganze AG sprechen. Ja, also ich habe mich auch gemeldet, würde. Ja, also ich würde, und dann ja, ist Daniel, Matthias und Alex, dass ich das nicht vergesse. Also die Formanalyse ist ja überhaupt nicht so weit, wie man denkt. Also das ist im Rahmen der Marx- und Rechtsphilosophie genau das Gegenteil der Fall, weil die Formanalyse eben sagt, dass diese Form, diese Rechtsform entspringt von einem bestimmten gesellschaftlichen Verhältnis und als solche kann nicht jeder beliebige Inhalt haben. Und das ist natürlich die Antwort auf die Frage, ob das Recht in eine andere Gesellschaft immer noch existieren kann mit anderen Inhalten. Also die Wertformanalyse greift diese Unterscheidung zwischen Form und Inhalt auf und sagt, dass diese Form würde nicht mehr existieren, wenn von der Gesellschaft her ganz andere Inhalte kommen würden. Aber solange du diese Form, diese Gesellschaftsform hast, hast du notwendigerweise auch diese bestimmte rechtliche Form. Und die hat genau die Eigenschaft, dass die von solche abstrakte Rechtssubjekte ausgeht, also von diesem Begriff des abstrakten Rechtssubjekts ausgeht, dass genau also diese Form die wirkliche Ungerechtigkeit, die auf der Ebene der Gesellschaft stattfindet, so ignorieren kann. Das ist eben genau, das mündet dann genau zum Rechtsfetischismus, weil ich also davon ausgehe, dass ich ein Rechtssubjekt bin, dann habe ich auch potenziell Rechte und Pflichten, obwohl ich in der Wirklichkeit unter einer Brücke lebe. Mir geht es aber nicht. Was gibt es zwischen dem Kapital von Marx und dem real existierenden Kapitalismus, fällt dir dazu ein? Ich habe jetzt eine Meldung da und gleichzeitig Daniel und Matthias, die zur Frage von Anne sich gemeldet haben. Ich habe kurz eine Frage, also vielleicht liege ich da auch falsch bei irgendwie eurer Interpretation, aber ein Beispiel der Kaisersfrage, ist das nicht irgendwie ein bisschen hinter Marx eigentlich schon? Bei Marx, also der Kaisersfrage ist auch ein ganz grundlegendes Ding auch, letztendlich die Eigentumsfrage, also das Eigentum im Kapitalismus einen hohen Standpunkt hat, und wenn man jetzt argumentiert, ja, ist mit einer Verhältnismäßigkeit und sowas, schreitet man nicht hinter Marx zurück? Weil letztendlich sind doch die Eigentumsverhältnisse das Grundlegende, dass man eingreifen muss und die dahinter sich widerspiegeln, und nicht, ob da jetzt irgendeine Verhältnismäßigkeit ist oder ob das jetzt rechtens ist oder ob das auslegbar ist, sondern das ist doch das Grundlegende da drin. Und eine zweite Frage oder ein zweiter Punkt, oder den ich kritisch so in die Runde mal werfen will, weil es eben mit den Kräfteverhältnissen immer gesagt wird, aber sind die Kräfteverhältnisse denn wirklich so gleich? Also sind nicht die Kräfteverhältnisse von der Kapitalseite viel, viel stärker von vornherein als die von den Lohnabhängigen? Ist da nicht ein Ungleichgewicht? Und wenn man jetzt hier, weil es immer den Eindruck macht, als wäre das so gleich hier, also diese beiden Kräfteverhältnisse, ist das nicht ein Irrglaube und ist nicht im Gesetzbuch oder in der deutschen Verfassung nicht grundlegend letztendlich eine Ungleichheit durch die Eigentumsverhältnisse, also durch die Garantie der Eigentumsverhältnisse gegeben? Ich fange mal an, anknüpfen nochmal an diese Geschichte Zivilrecht. Was ist mit den anderen Rechtsgebieten? Was ist mit diesem Gedanken des Reduktionismus? Dass Paschukanis bei seiner Theorie, die Anne-Kathrin referiert hat, sehr, sehr stark auf das Zivilrecht schaut, merkt man an einer ganz bestimmten These. Eine These, von der man häufig glaubt, dass die schon bei Marx und Engels so auftaucht, aber sich da eigentlich nur auf den Staat bezieht und eigentlich nur in einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich die Absterbethese. Paschukanis geht tatsächlich davon aus, dass wir irgendwann ohne Recht leben werden, ja, nämlich dann, wenn wir eine Gesellschaft erreicht haben, die keine kapitalistische Gesellschaft mehr ist und in der die wahren Form, so wie er sie sich denkt, in Anlehnung an das Wenige, was er von Marx gelesen hat, irgendwie überwunden ist. Ich lehre Jura an der Humboldt-Universität und ich habe mit Studierenden zu tun, die eigentlich immer kommen und genau aus der umgekehrten Perspektive raufschauen, als die, die ich merke, wenn ich eben mit marxistischen, in Anführungsstrichen, Rechtstheoretikern diskutiere. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und die meisten Juristinnen und Juristen fragen sich auch, wie kann man eigentlich auf die Idee kommen zu sagen, dass Recht abstirbt? Ist das da draußen, das Parkverbotsschild, kein Recht? Ist es kein Recht, wenn der Busfahrplan oder der Zugfahrplan, ist das eigentlich Recht oder ist es kein Recht? Um mal ein Beispiel jetzt aus dem Frühjahr zu nehmen. Andreas Fisan, der war hier zu Besuch bei unserer Frühjahrsschule, Marx-Frühjahrsschule, und hat einmal in die Runde gefragt, was ist eigentlich, wenn ich im Kommunismus mich mit einer Frau um ein Kind streite? Wie wird denn das entschieden? Welche Norm entscheidet das? Welche Person entscheidet das? Ist das kein Recht? Dass Paschukanis all diese Sachen nicht im Blick hat, führt dazu, dass er auf den Glauben verfällt, dass sowas eben so eine Form eben absterben kann, nicht? Also deshalb dieser Vorwurf des Zivilrechtsreduktionismus, und das hat etwas damit zu tun, dass er bei der Bildung seiner Theorie, das ist eigentlich so die Kritik von allen, die darüber irgendwann mal promoviert oder geschrieben haben oder habilitiert haben auch, dass er bei seiner Theorie nicht auf das Recht guckt. Paschukanis betreibt, und das ist eigentlich ein Problem vieler, die heute auch noch marxistische Rechtstheorie betreiben, Rechtstheorie ohne Betrachtung des Rechts, ne? Gibt so viele marxistische Rechtstheoretiker und Rechtsphilosophen, die kennen sich überhaupt nicht aus mit Recht. Die haben nicht Jura studiert. Viele Beiträge sind auch aus der philosophischen Richtung, sind auch dort abgenommen und so. Aber die äußern sich ganz klug dazu. Und dadurch kommen bestimmte Schlussfolgerungen dann eben zustande, bei denen der Jurist dann sagt, also, das würde ich gar nicht als Rechtstheorie im engeren Sinne irgendwie so wahrnehmen, ne? Die Frage der Klassenjustiz, die jetzt immer wieder angesprochen wird, ist so ein bisschen damit verbunden. Wann ist denn Recht eigentlich Klassenrecht? Man kann doch auch an ganz unterschiedlichen Punkten ansetzen. Der Punkt, den Anne-Kathrin angesprochen hat, ist der sogenannten Selektivität. Es trifft bestimmte Menschen härter. Die Polizei selektiert, wenn sie über die Straßen läuft, automatisch aufgrund irgendwelcher Racial Profiling-Scheiße, die sie im Hirn hat, bestimmte Gruppen ganz gezielt. Sie schreiben bestimmte Dinge stärker auf und selektieren dadurch schon, was bei Gericht überhaupt ankommt. dass also dort überhaupt über bestimmte Sachen nur entschieden werden kann bei bestimmten Personengruppen in verstärkter Weise. An anderer Stelle werden die Augen zugemacht. Das betrifft aber nicht das Gesetz. Das Gesetz selbst ist erstmal gleich und diese Selektivität, die passiert dann im Tatsächlichen. Dann gibt es die Unterschied davon zu unterscheidende Formen, das betrifft dann die Frage der Bewertung, die du aufgeworfen hast, wo das Recht als Gesetz schon unterscheidet. Dabei sind jetzt Beispiele angeführt worden, das liegt in der Natur der Sache, das, wo wir hier diskutieren, dass Beispiele sind, die die Schwachen in der Gesellschaft betreffen. Gibt auch eine Kehrseite, ne? So ein Untreue-Paragraph 266 StGB, da sagt ja jeder Strafrechtsdozent, das ist gerechtfertigtes Klassenstrafrecht. Das betrifft nur die Oberen. Das kann man auch erklären, dass das Kapital sich damit gegen Leute schützt, die versuchen, sich in einer privilegierten Position am Kapital so ein bisschen zu bedienen. Ne? Aber die sehen das als Strafrecht gegen Obere. Das kann das Gesetz in seiner Form. Aber das ist eigentlich nicht,